Hallo! Jetzt tanzenden, huttragenden Schwarzen vorstellen. Chris! Mach ich gar nicht mit bei sowas. Diese Show startet nicht, bevor Chris Hallo Ricky gesagt hat. Hallo Ricky, Entschuldigung. Ja, ja, gut. Woran erkennt man, dass man gerade MMA-Radio aufnimmt, Chris? Richtig, es sind nur zwei Leute im Chat und es hören nur vier Leute live zu. So. Wir sind wieder zu Hause. So kann man sagen. Diese hunderten Live-Hörer und so, das ist ja widerlich. Da wird man sich so beobachtet. Ja, das waren noch ganz andere Zeiten, als wir letzte Woche die Catch-Freunde besendet haben. Jetzt sind wir wieder in der Wahrheit angekommen. Ja, ganz einfach bei unserer kleinen überschaubaren Menge von 5000 Facebook-Likes und 6000 Twitter-Followern. Ja. Tja, da muss man sich natürlich dann auch erstmal wieder so ein bisschen an diese kleinen Hallen gewöhnen. Also ja, wir sind ja fast schon lebensmüde geworden, als wir uns diese Woche überlegt haben, eine 24-Stunden-Open-Air-Session auf dem Hockenheimring zu machen. MMA Radio goes Hockenheimring. Ja. Ja. Radio on the Ring, MMA hätten wir es genannt. MMA Radio goes Racing. Ja, sehr, sehr schön. MMA Race. Ja, genau. Finde ich schön. Darüber denken wir nochmal nach und würde dann vorschlagen, wir beginnen mit den Vorbereitungen für diese tolle Show nächste Woche. Ja. Dann gibt es einen Trailer, einen Flyer und am 30.06. das Ende. Ja, wie immer. Ja, Chris. Happy Birthday, sage ich an dieser Stelle. Warum? Sind wir jetzt ein Jahrzehnt alt? Nee, Anderson Silva wurde gestern 39 Jahre alt. Und der Boston-Marathon, der Anschlag auf den Boston-Marathon jährt sich. Ja, man muss aufpassen, dass man es nicht irgendwie verwechselt. Also, dass Anderson Silva explodiert wäre und der Boston-Marathon sich das Bein gebrochen hätte. Ja. 39 Jahre alt geworden wäre. Das ist hier an dieser Stelle nicht zu verwechseln, bitte. Ja. Nee, Spaß beiseite, Chris. Es gab Post, das muss man an dieser Stelle nochmal ganz kurz unterbringen. Es gab allgemein sehr, sehr viel Positives über unsere WrestleMania-Kurz-Wrestling-Appearance, die wir da gestartet haben. Und einer hat uns geschrieben, dass, also kurz zusammengefasst, dass er aufgrund unserer Countdown-Show sich nach 5 Jahren zum ersten Mal wieder WrestleMania angeguckt hat und überhaupt ein Wrestling-Event gesehen hat und begeistert war. Und er ist uns dankbar dafür, dass wir ihn Lust auf WrestleMania gemacht haben, weil das dazu geführt hat, dass er aus seiner Sicht eine der besten WWE-Veranstaltungen ever gesehen hat. Das ist ja, sehe ich genauso. Ist einer der Top 3 WrestleManias gewesen. Kannst du mal sehen, was wir mittlerweile für Auswirkungen haben, auch für die WWE. Ja? Für die WWE und rein menschlich. Es ist ja auch nicht so, dass wir uns jetzt nur um die WWE kümmern. Ganz klar, wir kümmern uns weiterhin um die UFC. Und da wird es dann auch ab nächster Woche wieder engere Zusammenarbeiten geben. Kann man das so sagen? Mhm. Eine engere Zusammenarbeit wird es wieder geben. Ja, es ist schön, unter Freunden zu sein. Schön, ja, das stimmt. Ja. Es ist schön, zu Hause zu sein. Im Prinzip ist es ja unser Wimbledon hier, das ist unser Wohnzimmer. Ja, so kann man es natürlich sagen. So. MMA, der weiße Sport. Der Sport der Gentlemaner. Oh ja, das stimmt. Wenn man sich Ömer gegen Ehlers angeguckt hat, dann denkt man das vielleicht nochmal anders. Was? Na, den Ömer gegen Ehlers Fight. Was war denn da? Das war eine Pflegelei, war das. Das habe ich jetzt gar nicht so im Kopf abgespeichert eigentlich. Fandst du den Kampf nicht so gut? Ach so, ja, das schon. Es hörte sich jetzt gerade so an, als ob du ja den beiden Unsauberkeiten unterstellen würdest. Nein. ganz große Kunst dieses Sportes. Ja. Unterstelle ich denen! Zu Recht. Muss man an dieser Stelle sagen, zu Recht. Doch, das war ein sehr, sehr schöner Kampf. Das muss man definitiv sagen. Allgemein bleibt uns an dieser Stelle wieder nur eins übrig, nämlich zu sagen, dass die UFC erneut abgeliefert hat. Ja, leider. Wieso denn? Ich dachte, alles Positive machen wir jetzt negativ so. Unterstellen, dass es ein guter Fight war, leider abgeliefert. Also es ist wirklich wie verhext mit diesem Laden. Ich meine, du warst ja sowieso eigentlich ganz gut drauf bezüglich Abu Dhabi. Du hast ja Bock drauf gehabt. Ja, ich hab's dir gesagt. I told you so. Ich hatte, na Moment mal, ich habe ja nicht gesagt, dass es schlecht wird. Ich hatte nur einfach nicht so richtig Bock drauf irgendwie. Also ja, und dann muss ich sagen, durchweg ein gelungenes Event. Ja. Wirklich kurzweilig. Die wenigen Letdowns, die es gab, die fielen eigentlich überhaupt nicht auf. Ja, die versendeten sich so, will ich fast schon sagen, weil es wirklich so viel Tolles zu bestaunen gab. Also durchweg ein Top-Event. Und ich habe ja gleich dir vorgeschlagen, ob wir unser erstes Hörertreffen vielleicht dann doch lieber in Abu Dhabi machen und nicht in London oder Berlin. Ich glaube, dass uns Abu Dhabi auch besser liegen würde. Ob uns auch dieser Geisteskranke in der ersten Reihe dann besuchen würde? Also ich bin mir mittlerweile sicher, dass Dennis Wrestler überall auftaucht. Das ist ja nach WrestleMania sein zweites Event gewesen innerhalb von einer Woche. Das, sag ich mal, groß. Dennis Wrestler hat doch aber Main Event gefightet bei Abu Dhabi. Oh, der ist flach. Ich weiß, das tut jetzt weh, aber ich dachte, ich sag's einfach direkt. Ist flach. Aber gut. I told you so. Ja, Abu Dhabi, da sprichst du natürlich gleich mal was an. Das war auch mehr oder weniger die Card, die so ein bisschen auseinandergefallen ist zum Ende hin. Da fiel ja, glaube eine Woche vor dem Event, wo fiel ja hier der wie hieß er nochmal, Oskilic? Der eine Türke, wie hieß denn der nochmal? Der hieß Oskilic, gell? Ja, Oskilic, aber wie der vorne rum, dann weiß ich es auch gar nicht mehr. Yusuf. Ich auch nicht. Und am Tag des Events fiel dann auch noch... Nee, Yusuf hieß der nicht. Darren. Daniel Craig gegen Chris Camozzi fiel auch noch aus. Andrew Craig hieß der gegen Chris Camozzi. Der fiel auch noch aus, dieser Kampf, weil sich Craig ja irgendwie da so ein bisschen Schnupfen geholt hat oder irgendwas. Und ich glaube, dass das der Card ganz gut getan hat, dass zwei Kämpfe weg... Gut, natürlich, wenn die Kämpfe jetzt geil geworden wären, Andrew Craig heißt er natürlich, wenn die Kämpfe jetzt geil geworden wären, dann ja, wäre es mit Sicherheit nicht schlimm gewesen, aber es hätte sein können. Waren das Main-Card-Fights? Also, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Oskilic gegen Ortiz war Prelim und der andere Kampf, bin ich mir nicht sicher. Könnte so und so gewesen sein. Wir werden auch das nicht acht Kämpfe, klären. Gibt es eigentlich eine schönere Komprimierung dieses Sports? Warum denn immer 100 Milliarden Kämpfe machen? Ich finde auch, acht Kämpfe ist perfekt. Also so von der Zeit her, Pay-Per-View 10 und diese Fight Nights 8. Ja. Ja, also das würde ich super finden, weil es war einfach wirklich richtig schön wegzugucken und man muss sagen, wir haben auch tolle Performances gesehen, ja. Ryan Nelson, der Big Knock, wirklich, also da fällt mir nichts mehr dazu ein. Big Knockout, habe ich mir nur gedacht. Big Knockout. Ja, vor allen Dingen, das ging ja wirklich ab der ersten Minute schon los. Also. Das war ja mein erster. Nogueira hatte überhaupt keine Chance gehabt. Minotaurus Nogueira, ne, heißt er ja. Aber du kennst mit Sicherheit den berühmten Ausschnitt, als Frank Mir Nogueira den Arm gebrochen hat. Ja. So, also das war, glaube ich, sein letzter Kampf. Müsste ich jetzt schwindeln, könnte man nochmal nachgucken. Und dementsprechend war ich natürlich, war das wirklich sein letzter Kampf? Ich glaube schon. Und dementsprechend war ich natürlich schon so ein bisschen gespannt, was er nach seiner Rückkehr zeigen kann. Nee, sein letzter Kampf war gegen Fabricio Werdum. Und davor hat er auch nochmal gegen Dave Herman gekämpft. Wie gingen die aus, die Kämpfe? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, Mensch. Also den letzten gegen Werdum hat er verloren und gegen Dave Herman hat er gewonnen. Ja, aber Dave Herman ist jetzt kennt man ja auch nicht. Ein Gradmesser. Ja, gut. Ja, man muss auch dazu sagen, Nogueira ist 37 und da kann man dann auch schon mal langsam ins Grübeln kommen, wenn man wirklich, also das war ja, ich möchte sagen, dass Nelson auch eine Nulpe ist, aber der hat ja wirklich nur, das ist ja ein One-Trick-Pony im Prinzip. Der kann nur die Haymaker auspacken, mehr kann er nicht. Sonst? Nee, das lasse ich nicht gelten. Gut, okay, dann was extrem denn? Extrem guter Jiu-Jitsu-Kämpfer. Ja, stimmt, das, diese Hip-Toss-Sisti und so, die macht er gut, das stimmt. Er muss halt oftmals gar nicht so weit gehen, Jiu-Jitsu anzuwenden, aber der könnte mit Sicherheit dem ein oder anderen Heavyweight auch diesbezüglich gefährlich werden, aber bislang alle Siege via Knockout, dabei bleibt's auch. Das ist natürlich schon beeindruckend. Und weil du Nogueras Aida angesprochen hast, ja, die sind ja beide gleich alt, sehen so extrem unterschiedlich verbraucht aus. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und auch hier, glaube ich, spielt halt wieder dieses, wie lange jemand schon im Oktagon steht, eine größere Rolle, als wie alt er ist. Also das siehst du siehst Nogueira einfach an, dass der schon häufig voller einen auf die Fresse gekriegt hat. Und ich glaube, dass sich das dann irgendwann auch mal auf die allgemeinen Performance niederschlägt. So möchte ich es mal ausdrücken. Aber insgesamt super Kampf von Big Country. Und Die Frage hier ist natürlich wieder, wie geht's jetzt weiter? Weil sein größtes Problem war ja immer, dass er nach großen Siegen diesen letzten Step in die Top 5 zum Beispiel nicht mehr geschafft hat. Also er ist praktisch immer so eine Art Gatekeeper geblieben, obwohl schwierig das, aber mir würde jetzt kein anderer Begriff einfallen. Ja, der ist ja einfallen. Auch, ja, aufgrund seines Auftretens und seiner Art und Weise zu kämpfen, ist der, glaube ich, auch immer gern gesehen, auch in der UFC, dass man den gerne mal auf eine Karte setzt. Ich glaube, man ist gar nicht so, ab Champion weiß ich gar nicht, ob man den da so gerne haben möchte, aber der hat definitiv seine Daseinsberechtigung, auch mit 37. Beim Heavyweight dankbar über jeden, der irgendwie mal dreimal hintereinander gewinnt. Erinnerst du dich an das Intro zur Abu Dhabi Fight Night? The highly stacked heavyweight division has his prime bout oder irgendwie sowas. Bei Bullshit, ich glaube ich sofort ausgeschalten dann so geistig. Echt, haben sie das gesagt? Selbstverständlich. Das ist ja nicht schlecht. Also dein Freund hat das gesagt. Hast du eigentlich mit dem eine Liaison? Mit John Gooden? Ja. Ich habe tatsächlich mit dem auf Twitter geschrieben. Siehst du, da läuft doch was. Da läuft, ich finde ihn hervorragend. Für mich der Beste, habe ich auch auf Twitter geschrieben. Und zwar nicht erst heute, Chris, sondern schon am Sonntag. Besser als Mike Goldberg? Ja, natürlich. Also John Gooden ist für mich das Nonplusultra an Boringness. Ich sag UFC-Kommentatoren, weil ich kenne natürlich die ganzen anderen Vögel da nicht. Aber den finde ich phänomenal. Den finde ich großartig. Ich kann mich an Freelander so ein bisschen gewöhnen als Ring-Announcer, aber Freelander kommt natürlich nicht ansatzweise an Bruce Buffer ran. Aber ich kann mit ihm leben. Ja, es hat so ein besonderes Flair, finde ich halt einfach. Mhm. Man merkt, okay, ganz klar, hier, das sind die europäischen und Mittlere Osten-Events und ich finde es gut gemacht, dass man das so ein bisschen separiert. Finde ich schön. Mir hat Dan Hardy sehr gut gefallen, diese Post-Fight-Interviews, die haben mir wirklich gut gefallen von ihm, aber bitte sag mir nochmal, was gefällt dir denn an John Gooden? Es ist erstens die Art und Weise, wie er Kämpfe kommentiert. Wie soll ich jetzt da genauer drauf eingehen? Also er findet halt im richtigen Moment immer die richtige Tonwahl und nimmt mich mit durch diesen Kampf, gibt mir viele Informationen, die ich vorher nicht wusste, die nicht so random sind, wiederholt nicht ständig den Scheiß, den er in der Runde zuvor schon gesagt hat. Er hat also ein unfassbares Wissen, das er da immer raushaut. Und das Geile, was mich ja auch zum Beispiel bei wie hieß der, Brian Stan, auch so begeistert ist, dass die Sachen wissen über Leute, die man eigentlich nicht kennt. Ich meine, über John Jones oder Ronda Rousey kann dir halt jeder was erzählen. Ja. Aber diese Leute, die kein Mensch kennt, ja, die kennen die wie ihre eigene Westentasche offensichtlich. Und natürlich ist das sein Job. Aber das kriegt zum Beispiel so ein Goldie nicht hin. Bei den Prelims versagt er da häufig und labert halt, wenn so ein Kampf drei Runden geht, ständig dasselbe. Ich finde ihn trotzdem gut, ja. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass der schlecht wäre. Also wäre deine Traumkombo Joe Rogan und John Gooden? Ja, das ist die Frage. Man müsste es halt ausprobieren. Es könnte natürlich sein, dass da die Chemie nicht stimmt. Ich finde Dan Hardy und Andy Freeland und John Gooden. John Gooden finde ich momentan so als Duo für diese Fight Nights perfekt. Finde ich perfekt. Ich könnte mir die nicht vorstellen bei einem Pay-Per-View, aber wenn die UFC entscheiden würde, so, die machen alle Fight Nights, hätte ich kein Problem damit. John Anik bleibt, ne? Wer war der andere noch? Ja, Brian Stan ab und zu und Kenny Florian, ja. Ja, also ich kann auch mit denen mittlerweile, weißt du, ich finde es einfach jetzt gut, wie sie es machen. So dieses Unterscheiden, klipp und klar, ja. Hier, Europa. Das macht auch so ein bisschen Joe Rogan, Bruce Buffer und Mike Goldberg so ein bisschen speziell, dass sie nur noch bei den großen Events dabei sind. Finde ich gut. Ja, also ich mag's, genau. Wenn kann du man, jetzt hörst, mal so Mike Goldberg rattert wieder seine, dieses hyperprofessionelle, ab so latent monoton vielleicht, meinetwegen, aber immer auf den Punkt, wie ich finde, dann weißt du, okay, hier ist heute Big Time, hier ist Pay-Per-View oder weiß ich nicht, Tap-Finale oder irgendwie sowas. Das finde ich geil. Bei Goldie, finde ich, hat's aber immer so ein Wrestling-Flair noch mit drin. Naja, und mein Gott. Ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass die WWE den mal verpflichten wollte. Das hat ja schon einen Grund. Und Gooden kommentiert mehr wie so ein Fußballmatch. Also der nimmt dich so mit und bringt das irgendwie rüber, was da passiert im Oktagon. Also es ist schwierig zu beschreiben. Mir gefällt's einfach unglaublich gut. Wiederum, was du angesprochen hast, die Post-Fight-Interviews von Dan Hardy, die gehen mir auf die Nüsse. Hör auf. Mittlerweile kriege ich immer während Sendungen E-Mails. Das nervt. Gehen mir nicht auf die Nüsse, aber dieses Angetatsche. Ja, aber das ist doch ganz klar, was da los ist. Ja, das weiß jeder Arsch in seinem Bruder. The King of Untouching after the fight, das macht natürlich so ein Dan Hardy dann auch. Vielleicht ist es sogar, macht das, Brian Stan macht das auch. Macht das ja, Kenny Florian auch? Das Kenny Florian macht keine Post-Fight-Interviews. Wer ist denn das bei denen dann? John Anik. Ah, oh, John Anik, ja, natürlich. Das machen alle. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Trainingsding, was die beigebracht kriegen von irgendwelchen On-Air-Teachern oder weiß der Kuckuck was. Aber ich finde das fürchterlich. Also mir geht das tierisch auf die Nüsse, dass die Leute immer antatschen müssen. Ich weiß nicht, mich stört das. Ich achte auch die ganze Zeit darauf. Das ist, wenn man sich einmal an irgendwas da festgebissen hat, kriegt man das nicht mehr weg. Das ist wie mit Beckmann, dass ich ständig auf den seine große Rübe gucke. Seitdem mir aufgefallen ist, dass Beckmanns Kopf viel zu groß für seinen Körper ist, plötzlich nur noch auf diese komische Deformation Murmel. Eines Menschen. Also das ist wirklich ganz schlimm. Und bei Dan Hardy klotze ich die ganze Zeit drauf, wie der die Leute ankrapscht. Das geht mir auf die Nüsse. Naja, und bei Joe Rogan? Da nervt mich dieses Genicke. Also du musst mal drauf achten, wenn Rogan Post-Fights-Interviews macht, der nickt einfach, egal was der überhaupt sagt. Also der könnte ja zum Beispiel auch sagen, ja, der Hitler, der war ein guter Mann, so wie Juppie Hees das ja fand. Ja. Da würde Joe Rogan daneben stehen, die Hand auf der Schulter und nicken. So. Ja. Das ist immer seine Art und Weise, dass du Interviews zu führen. Die Hestas-Kurve noch gekriegt und nicht die andere Kurve, die andere Abzweigung, aber na gut. Ja, naja, da bin ich ja Journalistenprofi genug, um nicht mehr über die ist Konkurrenz kann man ja gar nicht sagen, die Vollidioten, die es sonst noch so in Deutschland gibt, die MMA-Podcasts machen. Ja. Also das finde ich jetzt ein bisschen, das klingt ein bisschen nach einem persönlichen Angriff, Chris. Ist dir irgendwas missfallen in den letzten 7 Tagen? Nö. Gut. Alles gut. Ich seit 6 Tagen ernähre ich mich fast vegan. Ja. Vegetarisch. Fast vegan. Das ist vegetarisch. Ein bisschen schwanger, wa? Naja. Fast vegan. Ich hab. Ja, das ist, du bist wie Marusha. Hab ich Hähnchenbrust gegessen. Ja, bist wie, ja, genau. Original wie Marusha. Marusha hat mal im Radio gesagt, sie ist Veganerin. Sie isst nur ab und zu mal ein bisschen Huhn. Und Eier. Ja, logisch. Ja, aber nee, vegetarisch. Veganer, die essen ja nicht mal Erzeugnisse von einem Tier. Mhm. Ja, klar. Ein Vegetarier, der frisst auch ab und zu mal Huhn oder komplette Schafherden. Also, aber das Vegetarier, passiert halt. Vegetarier isst ja Eier und Milch. Was hätten jetzt Vegetarier damit Vegetarier zu tun? Isst Milch und trinkt mal ein Ei. Isst Milch und trinkt mal ein Ei. Ja. Genau. Oder auch andersrum. Und sonntags auch mal 2. So sieht es nämlich mal aus. Aber wir wissen, Chris, dir wird es danach besser gehen. Deswegen unterstützen wir geistig den Chris, dass er weiterhin seine vegane Linie durchzieht. Vegetarisch. Ach so. Ich dachte, darauf legst du nicht so Wert. Deswegen habe ich absichtlich jetzt nochmal vegan gesagt. Wenn wir schon beim Fressen sind, stelle ich mich doch mal ganz kurz hier auf die Waage und guck mal, was die Weight Watchers-Geschichte so macht. Eigentlich könnte man mal wieder diese bekloppte Musik hier ablaufen lassen. Die macht sie eigentlich immer ganz gut unter so einer Wiege-Aktion. Ich kann es ja mal wie Andy Freelander versuchen. Oh. Nee, lieber nicht. Ich glaube, dann schalten alle ab. So, ich gehe mich mal wiegen. Ja. Letzte Woche übrigens, an dieser Stelle sollte ich das nochmal nachgucken. Heute ist Wiegetag. Diese Apps, die schreien einen heutzutage so an. Heute ist Wiegetag. Den ganzen Tag. Heute ist Wiegetag. Heute ist Wiegetag. Heute ist Wiegetag. Ja, als ob ich es nicht wüsste. Mittlerweile frage ich mich, warum eigentlich sich niemand bereit erklärt, mich noch zu vermessen. Also so Bauch und was misst man sonst noch so? Penis. Naja gut, da gibt es glaube ich noch gar keinen... Gibt es schon Kilometermaße? ich könnte mich an so eine Autobahnausfahrt stellen. Das ist relativ genau 3000 Meter. So, finde ich ja schön, dass jetzt hier mein Internet, jedenfalls das Internet am MacBook Pro nicht funktioniert. Das andere scheint zu funktionieren. Am iMac, gut, dann mache ich es mit dem Handy, ist mir auch Pumpe. So, ich gehe wiegen jetzt hier. Also noch irgendwie was, ein paar Apple-Produkte droppen? Das ist so unfassbar. So, nach der Mail habe ich es nochmal ein bisschen runterdrücken können, das Gewicht. Das nennt man komprimiertes Wiegen. Ja. So, 96,2 übrigens. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wie viel hast du gedroppt? Ja, pass auf. Was? Erinnerung einstellen. Erstellen Sie Ihr persönliche... Ich habe übrigens heute zum ersten Mal jemanden mit so einer Galaxy S5 Uhr gesehen. Gibt's sowas? Ja. So eine langgezogene ist das. Das sieht bestimmt total schön aus. Das ist unfassbar cool, ja. So, also ich dachte, das ist hier eine ganz kurze Angelegenheit, dass ich kurz hier mein Gewicht eingebe. Aber diese Weight Watchers App, die übrigens auf dem iPhone um einiges besser zu sein scheint als auf dem iPad, das kann ich mittlerweile behaupten. So, Gewichtsverlauf. Boah. Was habe ich gesagt? Wie viel habe ich gewogen? 96,2. Dann gebe ich das jetzt mal ein. Oh, das ist ja schon wieder ein Haufen verloren. Das setzt mich aber auch immer wieder unter Druck. 96,2. And it's all over. 1,6 Kilo. Holy shit. Echt? In einer Woche. Wie viel bist du gejoggt? Jeden zweiten Tag so 6 Kilometer. Oh. Können man übrigens jetzt auf Twitter nachlesen, wie viel ich jogge. Weil ich habe jetzt von der New York Times habe ich so eine Fußfessel ranbekommen und sobald ich schneller als 96 km/h laufe, zeichnen die auf. Und ja, das ist ja meine Jogginggeschwindigkeit. Ja, also 96,2 Kilo, das bedeutet noch 3,2 Kilo und ich hätte es geschafft. 205 in 2014. Wer hätte das gedacht? Ist unfassbar, oder? Hast du schon eigentlich einen Debütkampf ausgehandelt mit Dana White? Nee, sollte ich da langsam mal tätig werden? Ich dachte, da fallen eh so viele Leute dieses Jahr aus immer. Willst du gar ins Main Event reinbrettern? Ja, würde mich nicht wundern, dass ich Ende des Jahres vielleicht dann noch um Middleweight antrete. Gegen Chris Weidman, natürlich. Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass die dann sagen, ach, haben wir niemand, der kann auch nicht, nee, Matze Schwarz, nee, will nicht, der ist deprimiert, steht da vor der Tür, hat sich extra eine Tüte über den Kopf gezogen und dann komme ich halt von hinten und sag, Leute, ich mach das. Ich würde es machen. Wie wäre deine Taktik gegen Chris Weidman? Das ist jetzt schon ja, ein Kaliber, kann man sagen. Mittlerweile kann ich natürlich auf Geschwindigkeit gehen, ist klar. Mhm. Da bin ich mittlerweile einigen überlegen. Und dann würde ich versuchen, Chris Weidman einfach... Demetrius Johnson? Ja, natürlich. Ja, ist doch logisch. Demetrius Johnson, ich habe ja tatsächlich mit dem mal gespart. Und da dachte ich, dass ich eine Art, wie nennen sich die, Holographien? Dass du im Prinzip ein langgezogenes So eine Holographie bin ich praktisch. Und er dachte, dass die aus Versehen auf plus zwei lief. Und da hat er die ganze Zeit einen Pauseknopf. Nee, Quatsch. Dummes Gelaber, Chris. Dummes Gelaber. Was? Wenn wir aber schon bei Leuten sind, die sich irgendwie wehgetan haben, kann ich ganz kurz sagen, Alistair Overeem, da gibt's interessante Entwicklungen. Erstens mal, lässt er sich operieren oder hat sich heute, gestern, lässt sich morgen operieren. Er lässt sich auf jeden Fall in diesen Tagen operieren. Und zwar lässt er sich Nerven reparieren. Nerven sind kaputt bei ihm. Ja. Es ist nicht die Rippenverletzung alleine, die Alistair Overeem von einem möglichen Kampf gegen JDS abgehalten hat. Nein, die Rippe ist mittlerweile so gut wie ausgeheilt, aber seine Nerven strapazieren ihn und das schon seit 19 Jahren, sagt er. Seit 19 Jahren wurde er auch nicht mehr operiert. Ja, keine Ahnung, es kann ja sein, dass jemand irgendwie so einen chronischen Schmerz hat und der, weißt du, immer schlimmer wird, aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Ja. Kennst du das nicht? Ja, klar. Ja, weil diese Schleif-Symptome, die ich praktisch dann unten immer an der Nudel habe, die da mittlerweile bin ich ja völlig immun. Mittlerweile schlage ich ja Funken, wenn ich praktisch durch die Straßen marschiere. Und da gewöhnt man sich einfach dran. Ist ja ganz logisch. Und außerdem, was viel interessanter ist, Alistair Overeem hat ein neues Team, für das er in Zukunft, nee, mit dem er in Zukunft trainieren wird. Na? Jackson Winklejohn. Hör mir auf. Hör mir auf. Das gibt's ja gar nicht. Ja, wird Alistair Overeem seinen nächsten Kampf vorbereiten, sein nächstes Camp abhalten und er selber sagt, er wollte schon lange zu Jackson Winklejohn. Ich auch eigentlich. Ja, klar. Also wahrscheinlich gilt diese Aussage grundsätzlich schon mal für jeden MMA-Fighter. Aber Danke. Das Problem war natürlich, dass die letzten Fightcamps ja das so ein bisschen schwierig machten, denn wir erinnern uns, sein letzter Kampf war gegen Frank Mir, der selber bei Jackson Winklejohn trainiert. Mittlerweile nicht mehr, aber zu diesem Zeitpunkt hat er das noch gemacht. Und davor natürlich Travis Brown, der ja auch bei Jackson Winklejohn dabei ist. Der übrigens gesagt hat, dass es cool findet. Er freut sich. Er hat gesagt, Iron Sharps Iron. Ja. So ist er. Er freut sich drauf, dass er zu uns kommt, hat er gesagt. Und irgendwie 2012 hat er sich das schon mal überlegt, dahin zu gehen. Es gab da auch schon mal ja Bemühungen seitens Alistair Overeem bei Winklejohn unterzukommen, bei Jackson Winklejohn, ist dann aber irgendwie zu den Black Zillions gegangen und das lief er jetzt gar nicht so gut. Dann hat er nach, ich weiß gar nicht, ob es nach dem Mir-Kampf oder nach dem Brown-Kampf war, sein Management gewechselt, ist jetzt bei VFD oder so heißen die, die unter anderem auch John Jones, Travis Brown und Carlos Condit managen. Aha. Und da kam natürlich dann dieser Kontakt dann wieder zustande zu Jackson Winklejohn, weil die drei genannten ja auch alle bei Jackson Winklejohn trainieren. Kann man also, ja. Das ist highly stacked, das Camp, oder? Ja, es ist, ich würde mal sagen, neben Team Alpha Male das bestbesetzte Team. Naja, und das mit das Aldo-Team, oder? Ja, weil sie zwei Champions haben, muss man es mit dazu zählen. Unyao, Nova Unyao, aber ja, so von den Namen her finde ich, ist Jackson Winklejohn schon der Shit. Han Barao war da auch, ne? Oder ist da auch? Bei Nova Unyao? Ja. Ja, richtig, richtig. Craig Jackson hat übrigens gesagt, Alistair wird das Ganze jetzt hier erstmal nur probieren und wird schauen, ob er zum Team passt und ja, dann wird eine Entscheidung getroffen. Ist ein Sympath. Da gibt's solche und solche Aussagen. Also die Black Zillions Leute behaupten ja alle steif und fest, dass es eine dumme Drecksau sei. Ja. Also, da sind sie sich wer ist das auch so ein Schild von den Black Zillions? Außer ja, ja. Jacare Souza. Nee, das ist nicht Jacare Souza. Nee. Es ist Mr. TRT. Da siehst du doch, was los ist. Belfort. Vitor Belfort hat sich übrigens darüber aufgeregt, dass es bei dieser Ultimate Fighter Brasil Geschichte zu diesem Handgemenge zwischen Jail und Wanderlei kam. Hat er gesagt, geht gar nicht. Macht ein ganz schlechtes Bild oder wirft ein ganz schlechtes Bild auf unseren Sport. Naja. Vor allen Dingen Kinder, die das sehen, die wollen dann kämpfen. Tja, Vitor. Willkommen in unserer Welt, wo man sich noch mit Fäusten verteidigen muss, nicht mit TRT. Ja, so ist er. Nee, aber ich find's prinzipiell interessant, dass er diesen Schritt geht und ich bin gespannt, wie sich das auf seine Performance auswirken wird. Versteht eigentlich TRT? Testosterone Recovery Therapy oder was? Testosterone Recovery Therapy. Nee, warte mal, das habe ich doch neulich erst gesagt. Jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß. TRT? Ja, das erste T ist Testosterone, das zweite ist Therapy. Das ist Türkiye Radoy ve Television Kurumu. Ja, okay. TRT. Also einmal kurz gegoogelt, dann wissen wir das. Ja, wir sind das aufklärende Podcast-Projekt. Das heißt, Testosteron Recovering Therapy. Ja, irgendwie sowas heißt das auf jeden Fall. Das ist, man müsste es eigentlich wissen, wenn man darüber redet. Und wir haben es auch hier schon mal aufgedröselt, und zwar alles, alle Fachbegriffe. Ja. Aber die vergesse ich dann auch direkt. Ich finde aber schön, dass jetzt die Frau da drüben erstmal anfängt, sich die Haare zu föhnen. Mitten in der Live-Sendung! Ja, was wolltest du sagen, Chris? Wofür steht eigentlich MMA? Das können wir ja nächste Woche klären als Cliffhanger. Ja, natürlich werden jetzt die meisten sofort googeln, damit sie es vor uns wissen, ist klar, aber nee, machen wir schaffen sie es nicht, ja. Ja, soll ja Leute geben, die sich da schwer tun. Ja, wer ist denn sonst noch alles verletzt, Chris? Hast du was mitbekommen? Nee. Also das mit Alistair haben wir ja geklärt. Ja. Ist mir sonst noch, ich überlege gerade. Ja, hier, Dings ist ausgefallen. Mike Pierce. Ich glaube, das haben wir in der letzten Sendung schon angesprochen. Das kam nämlich am Sendetag selber noch rein. Der sollte ja gegen Damian Maya antreten. Jetzt trifft aber Damian Maya und halt dich fest, also das ist wirklich ein well-known MMA-Fighter, nämlich Alexander Yakovlev, der übrigens montags mit so einer Blonden bei Raw immer auftritt. Also der gibt irgendwie sein UFC-Debüt. Das klingt so, als ob Damian Maya hier einen Freifahrtschein bekommt. Und dieser Yakovlev sollte eigentlich, also besonders, dass ich keinen Quatsch erzähle, doch gegen Jan Cabral antreten, auch bei der UFC Brasil-Card am 31.05. Und für den springt, also für Yakovlev, der jetzt gegen Maya kämpft, springt jetzt Zach Cummings ein, den ich ja gut finde. Zach Cummings? Was ist das nochmal? Der hat vor nicht allzu langer Zeit endlich sein UFC-Debüt gegeben. Der könnte dem einen oder anderen noch bekannt sein aus einer der vergangenen Ultimate Fighter-Staffeln. Das ist so ein Typ mit so, wie nennt man das denn, nicht Glatze, sondern wenn es da vorne so anfängt auszufallen. So ein Ronaldo-Dreieck. Ja, genau. Das ist, glaube ich, das ist auch der Couffeur-Fachbegriff. Also so ein Ronaldo-Dreieck. Ja, Ronaldo-Dreieck. Aber dann muss noch so ein W und so ein Seitenstrich dabei sein für Without, weil da vorne fallen ja die Haare aus. Ah. Und der hat sein Debüt gegeben gegen Ben Lauway bei der Condit Campman Card. So lange ist das schon her, Zach Cummings. Aber der gefällt mir, der ist gut. Der wird also jetzt dann nachrutschen, sozusagen. Aber der Kampf wird verschoben vom 31.05. auf den 10.05. Also der Cabral-Kampf. Cummings gegen Cabral, 10.05. Maya gegen Yakovlev, 31.05. Hast du Road to the Octagon gesehen? Nein, noch nicht. Chris. Ich habe ja das WWE Network seit gestern. Und ich komme zu nichts mehr. Vorhin habe ich mir Raw angeschaut von 1993. Danach kam WrestleMania 6. Und es ist so schön. Es ist so schön. Ich kann es auch nur jedem UFC-Fan empfehlen. Also das ist wirklich hervorragend. Wer ist denn sonst noch ausgefallen? Niemand mehr offensichtlich. Nee. Gibt noch vielleicht was Interessantes zum Thema Nate Diaz zu sagen? Oder möchtest du noch ein bisschen über die Card vom Freitag reden? Naja, ich finde schon, dass wir ein bisschen über unseren Deutschen reden sollten. Und es ist für mich jetzt schon ein Deutscher, weil er das Aussehen eines Iraki, aber das Herz eines Deutschen. Und auch andersrum. Ja. Alan Ömer oder Omer. Ich würde Ömer sagen. Ich glaube, er heißt aber Omer. Das sagen die Amis. Nee, ich glaube wirklich, dass er so heißt. Ey, war also die Namen schreiben sie sonst schon richtig eigentlich. War die Corner geil von ihm? Die waren doch immer so ruhig. Als in der dritten Runde am Anfang dieses viele Ground Game war, ne, und wo Jim Ellers in der Top-Position war und ihn im Griff hatte. Ja. Da hat die Corner, ich schwöre es dir, ich hab's mir nochmal angehört, wurschtel dich da raus! Gerufen, ich schwöre es dir. Es sind Schwaben. Ja. Wie heißt, sag's mal auf Schwäbisch. Wurschtel dich da raus! Alan, komm, zieh den Kopf raus, mach Nore! Und dann hat der andere, wenn das noch dann ein Badenser, weil das ist das Schlimme, wenn Badener dann noch dabei sind, dann wird's ganz fürchterlich, weil dann denkst du wirklich, du bist irgendwie im Behindertenheim. Los, Alan, zieh mal den Kopf raus! Alan, mach mal, komm, zeig mal, was du kannst. Gut, Badener sind ja auch, so reden die dann. Auch geistesgestört geboren. Die Iraker, für die ist das natürlich auch, sag ich mal, letzten Endes sind die ja froh, dass die jetzt endlich mal in Ruhe leben dürfen. Dann nehmen die das natürlich auch noch auf sich, dieses schwäbische Gequatsche da. Aber allein das würde mich jedenfalls schon mal jeden Kampf so anstacheln, dass ich einfach so viele Aktionen mache, dass die da draußen gar nichts mehr sagen können dazu, weil ich würde irre werden, wenn ich so einen Schwaben in der Ecke hätte. Ja, aber Alan hat das nicht gestört, denn der hat eine hervorragende Performance gezeigt. Ich würde sogar, also ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn er gewinnt. Für mich war es ein knapper Kampf. Ja, für mich war es kein Split. Ja, die erste Runde war entscheidend, denke ich mal. Wem du die gibst, das ist... Die erste Runde ging an Omer. Moment mal. Damit ist jetzt nicht mehr falsch. Die erste Runde, die war doch die wildeste von allen. Da hat er den ja wohl völlig zugekleistert. Ja, pass auf, in der zweiten hat er einen K.O. Zu Boden geschickt, richtig? Ja, da hat aber Ellis dominiert. Naja. Aber ein Knockout. Knockout. oder ein Annocken. Und der hat dann auch die mehrere so Hammerfists noch nachgelegt. Also war das in der zweiten? Das war in der zweiten, meine ich. Es ist aber, letzten Endes ist es fast egal. Es gab jeweils eine Runde, die Ömer und eine Runde, die Ellers nicht dominiert, aber beherrscht hat, aus meiner Rekapitulation. Und eine Runde, die sehr eng war. Und ich finde es natürlich schade, dass er das Ding jetzt nicht gewonnen hat. Ja. Aber ja, mein Gott, so ist es halt. Das war jetzt halt ein bisschen Pech, glaube ich. Zum Schluss ging ihm aber auch ein bisschen die Puste es aus, würde ich fast schon sagen. Und das war halt das Verhängnis der ersten Runde, wo er so Gas gegeben hat und so exciting war, muss ich wirklich sagen. Und das hat ihn dann in der dritten Runde das Genick gebrochen. Er konnte nicht mehr. Er ging wo er finishen wollte. Ja. Das meinst du, da wo er alles gegeben hat, genau. Und die Hammerfist und so, ja. Das ist auch, genau dasselbe habe ich dann auch gedacht, nicht, dass der jetzt hier überpaced, weil meistens ist er hat so, überpaced. Das ist schwierig zu sagen. Prinzipiell, im Nachhinein ja, aber was soll er anders machen? Der Typ liegt am Boden, ist K.O., du weißt, manchmal reichen 2, 3 Schläge und der Referee bricht ab und in dem Fall haben sie es relativ normal lang, sag mal so, laufen lassen. Ich wollte gerade sagen lang und habe das dann nochmal revidiert, weil prinzipiell finde ich es auch nicht so gut, wenn du wirklich schon nach 2 Schlägen sagst, der Kampf ist beendet oder wie mit Seiler, also währenddem du im Endeffekt noch mitten im Kampf bist, schon du rausgenommen wirst. Also ja, und in dem Fall hat es halt uns Stuttgarter getroffen und Alan Ömer, wird denke ich mal nochmal eine zweite Chance bekommen. Mit Sicherheit. Ja. Und ich hoffe, dass es dann für ihn besser läuft. Ja. Und das war ja der zweite Kampf auf dieser Card. Ja. Der erste, da habe ich ja zu dir gesagt, das ist wie ein altes Raw-Segment gewesen. Ja. Mit diesem Kampf, der losgeht, es gibt den Headbutt. Finde ich gut, dass das dann auch so gewertet wurde, weil zuerst sah es für mich so aus, als ob Johnny Bedford hier den Sieg zugesprochen bekommt. Dann hat man das gesehen auf den Screens und es wurde entschieden, okay, accidental Headbutt. Gibt einen No-Contest. Und dann ging ja Bedford ab wie der geilste Heel in den 90ern. Und dann gab's da fast noch den Brawl. Die mussten, also mir hätte jetzt noch gefallen, wenn dann so 35 Polizisten reingekommen wären. Und das komplette Roster. Dieser Card. Und Mankind, der General Manager. Ja. Aber ich finde, Rani Yaya hat auch geil die Face-Rolle eingenommen. So, ich würde immer noch gegen dich kämpfen, so kein Ding, ich bin fit und so. Das fand's geil. Absolut. Ich glaube, nächste Woche kommt er mit lila Klamotten dann an Yaya. Ja. Und wird sich dann irgendwie so mit, denke ich mal, irgendwas rappen wird er dann. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein Erfolgsgeheimnis ist, wenn man in der UFC Heel- und Face-Rollen verteilt. Rani Yaya, the Doctor of Thugonomics. Ja, das wird ein Spaß. Ja, also das war natürlich schon ein cooler Auftakt. Dann Alan Ömer mit seinem tollen Kampf gegen Jim Ellers. Talis Latis, wie auch immer man das jetzt ausspricht, darum können wir uns jetzt hier eigentlich fast gar nicht mehr kümmern. Gegen Trevor Smith war halt, ging halt rucki-zucki. Kennt man von Latest so eigentlich nicht. Er ist ja mehr für sein Jiu-Jitsu bekannt und sein Grappling. War natürlich angenehm, weil ich eigentlich davon ausging, dass dieser Kampf mich langweilen wird. Aber das war absolut nicht der Fall. Ne? Du hast keine Meinung dazu? Ich habe keine Meinung dazu. Gut. Ich warte nur, bis du zu Howard LaFleur kommst. Rosholt gegen Umliangchuk. Das war der Kampf, der, sag ich mal so, der Letdown war auf dieser Card. Der Kampf, darüber können wir auch noch kurz was reden. Ninjim gegen Dariush, das war doch geil, oder? Ninjim ist ein cooler Typ. Absolut, der da mit der Abu Dhabi-Flagge ist es nicht, sondern Vereinigte Arabische Emirate-Flagge reingelatscht kommt. Und Dariush, der eigentlich der Favorit ist und auch so ein bisschen schon als Prospect, würde ich mal sagen, gilt, kassiert hier den Knockout, so recht. TKO, genau, weil Ninjim immer der Aggressor war, Gas gegeben hat, ohne Ende und auf der Pressekonferenz danach ja gesagt hat, er nimmt diese Rolle jetzt an, der Botschafter für die Vereinigten Arabischen Emirate zu werden. Er möchte diese Region in ein besseres Licht rücken und das stimmt ja auch so ein bisschen. Also wenn man an Mittleren Osten denkt und natürlich dann auch an so Länder wie Abu Dhabi oder auch Dubai oder so, bekommt man ja immer gleich so ein gewisses Bild in den Kopf. Und das will er so ein bisschen lösen von uns eindimensionalen Menschen. Und ich würde es gut finden. Ja. wenn er da noch weiter auf dieser Welle reitet. Und dann kommen wir zu dem Kampf, den du gerade eben schon angesprochen hast, nämlich Ryan LaFlair gegen John Howard. Ja. Ich sag dir gleich, ich kann mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Nein, ja, mit dem Low Blow, mit dem Knee zu the Nuts. Richtig, genau, das war ja auch eigentlich wie aus dem Wrestling-Lehrbuch, oder? Hat John Howard, der hat ja auch nach dem Fight noch, übrigens, ich hätte den Fight jetzt gar nicht für Ryan LaFlair gewotet, ich war ein bisschen überrascht, oder gewertet. Meinst du, John Howard, er hat ja dann nach dem Tiefschlag, war das in der ersten oder zweiten Runde? Zweite, ne? Ja. Da hat er ja in der Ringpause, hat er nochmal eigentlich vernünftig so nochmal mit denen angequatscht mit seiner Corner, hat dann weitergefightet, großartigen Fight geliefert, die dritte Runde war doch klasse, oder nicht? Und dann nach dem Fight hat er wieder Klötenschmerzen gehabt. War das so ein bisschen Acting? Ja, also ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass er sich da eine Auszeit nimmt oder so. Also weißt du, es war irgendwie komisch, da gebe ich dir recht. Ich hatte auch so das Gefühl, so, hä? Also auch, wo er da in der Ecke ewig rumhängt und nicht aus dem Pott kommt und so, da habe ich wirklich gedacht, hey, was soll denn das jetzt? Also das wirkte ein bisschen befremdlich. Da gebe ich dir absolut meine recht. Knie zu den Klöten, das ist schon bestimmt nicht geil. Aber dass da wirklich jemand die vollen 5 Minuten gebraucht hat, die man ja hat, ne, wenn man sich recovern muss nach einem Tiefschlag, das habe ich noch nicht erlebt. Ja, genau, so ging es mir auch. Habe ich noch nie erlebt vorher. Und wie er auch das rübergebracht hat, das, wie du halt auch richtig gesagt hast, also das kam mir irgendwie komisch vor. Und was zum Werten des Kampfes, also ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig dran erinnern, wie es genau lief, aber ich weiß noch, dass ich von John Howards Performance überrascht war. Mhm. Ryan LaFlair ist ja nicht der allerschlechteste. 10-0, jetzt 11-0. Ja, und mit wirklich guten Performances. Und auch die, sag ich mal, war jetzt nicht seine beste, aber war immer noch so gut, dass ich sage, ja, Augen auf. Ist ja auch jetzt neu eingestiegen in die Top 15. Mhm. Mag ihn ja nicht. Zu Recht. Nee, ich tue mich auch schwer mit ihm, aber man muss es dann auch leider Gottes anerkennen. Also ich bin mit Sicherheit auch keiner, der ausmarkt, wenn irgendwo auf der Card Ryan LaFlair erwähnt wird. Aber er ist natürlich dann immer wieder ein interessanter Prüfstein für den einen oder anderen. Weißt du, also einfach so zu sehen, wie versuchen diverse Kämpfer diesen Typen zu besiegen, weil das dürfte schwer werden. Also da bin ich schon gespannt, wie es weitergeht mit Ryan LaFlair. Und natürlich, dann machen wir den Sack zu. Clay Guida, der Verrückteste unter den Verrückten, besiegt Kawajiri. Geiler Kampf. Ja, geil. Und der Typ ist natürlich Massi. Beide. Ja, Kawajiri fand ich ein bisschen schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Diese, wie heißt denn das, die John Jones auch mal macht, dass er sich einmal dreht und mit der Außenhand einen verwischt. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Diese Spinning Back Fist. Hüppler. Ja, das war schon exciting. Und Clay Guida, ja, ich dachte, der wäre viel älter, ist erst 32 Jahre alt, aber das Großartige an dem Kampf fand ich eigentlich das Post-Interview. Dass er Conor McGregor herausgefordert hat. Ja, das war's. Wieder hat cool. Gesagt, the UFC is protecting his Leprechaun. Ja. Gut, oder? Finde ich auch gut. Und jetzt habe ich mehr Bock auf Clay Guida gegen Conor McGregor. Conor McGregor als Conor McGregor gegen Cole Miller. Ja. Was ja bislang immer so herausstach für die mögliche Dublin Card. Und jetzt habe ich, also Clay Guida gegen Conor McGregor. Ja. Als Main Event bei der Dublin Card. Oh shit. Also da fliegen mit Sicherheit die Fetzen, weil Guida hat ja diese extrem aufgedrehte Art. Brauche ich, denke ich mal, niemanden zu erklären. Und McGregor, denke ich mal, könnte das ganz schnell falsch interpretieren und sich angegriffen fühlen. Weißt du? Und dann wiederum, sag ich mal, an der einen oder anderen Stelle überreagieren und dann könnte es wirklich dazu tumultartigen Szenen auf den diversen Bühnen kommen. Also das könnte ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Das würde ich toll finden. Die Frage ist halt, ob die UFC dieses Risiko geht, weil das wäre ein Risiko für die UFC. Ja, dann Guida ist nicht der Schlechteste. Was wolltest du sagen? Ja, vor allem, dass bei Guida ist Skill hin oder her, der ist halt so unexpectable. Auf einmal, schwuppsi, hast du einen sitzen und der ist ja so wild, der Typ, und so insane. Ja. Da kannst du, glaube ich, immer mal verlieren, ne? Dass der gegen, war das gegen Uriah Faber, wo er so klar verloren hat? Nee, das vergisst man auch immer so schnell, weil so viele Events sind. Das war gegen, Warten Sie einen Moment. Ach so, nee, das war gegen, warte, nicht sagen, Chat? Nicht sagen. Nee. Was gegen Chad Mendes? Nein. Ja. Nein, ich meine nicht gegen Chad Mendes. Ja, aber es war gegen Chad Mendes. Was gegen Chad Mendes? War das nicht gegen Asunção? Nee. War nicht, ne? Nee. Wollte ich nämlich nur testen. Wusste ich. Ja. Deswegen habe ich ja auch einfach nur ne. Nee, gesagt. Clay Guida, Spitze. Ja, war unser 35 Jahre alt. Ich glaube, da auch kannst du auch Sayonara, Tante Clara, langsam sagen. Man weiß es immer nicht. Diese Japaner, die sind ja letzten Endes, die sind ja überhaupt nicht mehr berechenbar. Also das ist ja wirklich, da kannst du im Endeffekt nie genau sagen, wie es jetzt weitergeht mit ja. Aber insgesamt ein sehr, sehr schönes Event. Einmal mehr hat sich da der Fight Pass gelohnt. Solltet ihr also gerade irgendwie eure UFC-Karten für das Event in Berlin euch gekauft haben und das Ganze über mmaradio.de gelaufen ist, dann habt ihr ja einen Monat Fight Pass umsonst von uns bekommen. Ja. Unfassbar. Von unseren großartigen Partnern der UFC wurde uns das zur Verfügung gestellt. Und ich habe gute Neuigkeiten für euch. Wie gesagt, im Laufe der, na, vielleicht jetzt mit Ostern könnte es auch die nächste Woche dann werden, werden wir nochmal was raushauen können. Und guckt dann einfach mal vorbei, Facebook, Twitter oder auf unserer Seite. Da wird es einen Link geben, wo ihr beim Kauf einer Karte für das Event in Berlin am 31.05. nochmal einen kleinen MMA-Radio-Bonbon zugesteckt bekommt. Also wenn das mal nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Wir machen einfach alles, was nur geht, um unsere wirklich 4 Live-Zuhörer glücklich zu machen. MMA-Radio. Ganz blöd wird es natürlich, wenn wir was verlosen würden. Dann müssten wir schon unsere Familien vielleicht mit einbeziehen, damit es nicht ganz so armselig wird. So wie damals beim Landfunker, wo der eine nur mitgemacht hat und eine Mütze von Krombacher gewonnen hat, oder was das war. Nee, wir würden es nicht verlosen, wir würden es direkt selber behalten dann. Und wie sich das natürlich weiterentwickelt mit dem 31.05. Ich habe ja heute Termine gemacht für Mai, für MMA Radio. Also wer sich das mal angucken will, wie wir im Mai senden, einfach auf mmaradio.de/live. Da findet ihr so einen roten Schriftzug, der nennt sich hier. Und da klickt ihr dann drauf, ihr findet's schon. Und 31.05. ist alles jetzt noch in Jeopardy, was da passieren wird. Also ich behaupte mal, live werden wir nicht senden, weil Chris ja eben bei der Hochzeit ist. Aber es könnte sein, dass ich in Berlin bin und euch dann wirklich ständig mit kleinen Updates versorgen werde. Und da ist natürlich jetzt nicht gemeint, wie die Kämpfe ausgehen, das könnt ihr euch selber angucken, sondern eher so, was hinter den Kulissen abgeht oder beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt hinter den Kulissen, sondern was allgemein ringsherum um dieses Event alles so passiert. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich möchte jetzt hier an der Stelle nicht irgendwas versprechen, was wir letzten Endes dann nicht halten können. Es ist von mehreren Faktoren abhängig, unter anderem, wie viele Leute sich ihre Karten für UFC Berlin über mmaradio.de zum Beispiel kaufen. Ja. Das muss ja mal gesagt sein. Mhm. An dieser Stelle, ja. Aber ich denke mal, Chris, du wirst mir zustimmen, diese Fight Pass Events, diese Fight Nights, die liefern in der Regel immer ab. Ja, es ist irre. Und da sind wir letzten Endes schon wieder gleich beim nächsten Ding, nämlich morgen finden ja die Ultimate Fighter Finals statt und du wirst mir recht geben, auch du bist wahrscheinlich jetzt nicht gerade mega gehypt. Michael Bisping habe ich, glaube ich, erst einmal gesehen. Tim Kennedy mochte ich seit der Fight for the Troops Ausgabe sehr, hat ja das Main Event da für sich entscheiden können. Auf das Main Event habe ich tierisch Bock, muss ich definitiv sagen. Dann hinter. Da kann ich gleich mal was dazu sagen. Wird's dann eng. Das Main Event. Poirier fightet, schön. Ja, absolut. Das Main Event ist natürlich deswegen noch interessant, weil die beiden haben sich so richtig gegeben im Vorfeld. Also da ist auch richtig Bad Blood zwischen den beiden. Es gab ja heute Nachmittag oder heute Abend die Weigh-ins. Da muss es wohl auch irgendwie schon wieder handgreiflich geworden sein. Ich habe es mir bis jetzt noch nicht angucken können. Werde ich natürlich nachholen. Sprich, da ist so eine gewisse Rivalität definitiv vorhanden. Tim Kennedy hat auch in diversen Interviews nicht mit seiner Meinung über Michael Bisping hinter dem Berg gehalten. Michael Bisping hat wiederum behauptet, dass Tim Kennedy die absolute Pfeife ist, gegen die er da antreten muss und so. Also die beiden scheinen entweder sich nicht zu mögen oder eine geile Show zu bieten. Ja. Mir ist es letzten Endes egal. Ich habe so oder so Bock drauf. Patrick Cote gegen Kyle Noak. Ja, also das löst bei mir wirklich auch kein Excitement aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe trotzdem Bock drauf, weil eigentlich gehe ich davon aus, dass es wieder gut wird, weil es bis jetzt immer so war. Alle Events, wo wir ohne Erwartungen reingegangen sind, haben uns letzten Endes nicht enttäuscht. Und deswegen, ja, ich freue mich auf dieses Event und werde mir das definitiv auch morgen beziehungsweise dann übermorgen angucken. Ich sehe gerade, das Finale ist Shelton Westcott gegen Elias Teodoru. Ich habe ja mal zwei Folgen dieser Staffel geguckt, Tough Nations. Und es hat mich überhaupt nicht bekommen. Also das ist selten. Normalerweise gucke ich Ultimate Fighter nicht unbedingt richtig gerne, aber ich guck's mir halt so an. Läuft halt so nebenbei. Mache ich ja jetzt auch mit der Brasilien-Geschichte. Allerdings ist es da ein bisschen intensiver zu beobachten, weil ja alles auf Portugiesisch ist und man die Untertitel lesen muss. Aber hier bin ich nicht reingekommen und das lag unter anderem auch an diesem Elias Teodoru oder wie er heißt, das ist so ein Schönling, der dann da seine Show abgezogen hat die ganze Zeit und es wirkte oft so bedeutungslos, ja, und konstruiert, dass ich da einfach keinen Bock drauf hatte, diese ganzen Typen zu sehen. Und dann waren wieder noch Typen dabei, die waren völlig aussagelos, so, also das waren halt einfach Pfeifen, die mich nicht interessiert haben, ja. Dieser Chad The Price oder wie der heißt, an den kann ich mich auch noch erinnern. Also das sind alles die Leute, die bei Tough Nations dabei waren. Aber My Ass, Poirier, das hast du ja gesagt, kämpft gegen Akira Kurosani. Es ist eine Riesenchance für Kurosani. Definitiv. Er hat auch gesagt, ihm wurde dieser Kampf offeriert. Also wer hat es ihm angeboten? Ich glaube, unser Neurasierter Joe Silva hat ihm diesen Kampf angeboten. Er hat ihm noch zwei andere Kämpfe angeboten und Kurosani hat gesagt, nee, die Chance nehme ich mir. Dustin Poirier, wenn ich den besiege, mache ich den größten Sprung nach vorne. Und da kann man ihm natürlich nicht widersprechen. Sprich, eigentlich gehe ich davon aus, dass dieser Kampf wirklich richtig zur Sache geht und dass Kurosani Gas gibt. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Dustin Poirier wieder ordentlich auf die Tube drücken wird und dann könnte es ein ziemlich geiler Kampf werden. Die Frage ist, ob Kurosani so lange mithalten kann mit Dustin Poirier. Mhm. Wahrscheinlich wird es auch ein kurzer Kampf, aber schwierig, ist schwierig zu sagen. Also ist schon ein interessanter Kampf, das kann man nicht abstreiten. Ja, Sam Stout trifft auf KJ Nunes, ist eigentlich auch ganz interessant. Sam Stout steht für mich auch für gute Kämpfe. KJ Nunes, so ein bisschen so-and-so. Letzter Kampf war gut, der davor war scheiße. Also prinzipiell interessanter Kampf, aber ja, dennoch müssen wir mal abwarten, ob der das halten kann, was ich mir darunter verspreche. Also ich tue mir ein bisschen schwer. Also ja, doch, Sam Stout, ach, auf den habe ich Bock. So, leg mich jetzt fest. Dann Sarah Kaufmann. Wir sagen ja immer Sarah Kaufmann. Mhm. Ich sag's immer wieder falsch, Chris. Du musst mir dann auch ganz kurz mal reinreden, dass ich es dann wieder korrigieren kann. Gut. Sarah Kaufmann hat ja zwei Gegnerinnen bereits verloren. Also jetzt heißt ihre neue Gegnerin, was? Zu Leslie Smith? Leslie Smith kenne ich nicht. Die wird ihr UFC-Debüt geben. Ach. Ja, von diesem Kampf erwarte ich halt auch überhaupt nichts. Also wenn es da so drunter und drüber geht und wirklich unter solchen Umständen da Leslie Smith noch reingeschmissen wird, gehe ich davon aus, dass Kaufmann hier relativ souverän das Match für sich entscheiden kann, weil ja hier die Knockout-Power nicht so eine Rolle spielt. Also sprich, hier kannst du nicht sagen, naja gut, vielleicht trifft sie einmal gut die Leslie Smith und dann ist der Kampf beendet. Ist bei den unteren Gewichtsklassen und bei den Frauen ja selten, dass es zum Knockout-Finish kommt. Von daher gehe ich davon aus, dass Kaufmann hier gewinnt. Ryan Jimmo gegen Sean O'Connell, ja, gekacken. George Roop gegen Dustin Kimura. Das ist auch ein sehr interessanter Kampf, finde ich. Also, der heißt nicht wirklich Kimura, oder? Also diesen Spruch oder diese Nachfrage machst du bei jedem Kampf von ihm, glaube ich. Also es ist jetzt gefühlt der vierte Kampf, den wir während unserer MMA-Radio-Zeit mit ihm besprechen. Nee, es ist der dritte. Und jedes Mal höre ich von dir, der heißt nicht wirklich Dustin Kimura. Also stell dir mal vor, der würde seinen Kampf, kommt dann meistens als nächstes. Willst du das auch noch sagen? Wer hat das eigentlich dir mal beigebracht, dann einfach nichts mehr zu sagen? Das würde ich mal gerne wissen. Die alten Weisen. Die haben mir gesagt, bescheuert. Wenn du betrollt wirst, lass einfach austrollen. Ja, aber das ist ja deine eigene Blödheit, die dazu führt. Also letzten Endes bist du ja selber schuld. George Roop ist auch mit dabei, Chris. Sagte der noch was? Nee. Der hat gegen Francisco Rivera bei Fight for the Troops verloren. So ein langer, schlaksiger, dumm aussehender Vollidiot. Also auf den kann man sich auch freuen. Mhm. Dann die Early Prelims. Was haben wir da dabei? Mark Bojack gegen Mike Della Torre oder sowas. Ja, Mark Bojack kann man sich auch mal wieder angucken. Ach hier, dieser Nordi Taleb. Das war so ein ganz kaputter. An den kann ich mich auch noch erinnern. Der war bei diesen zwei Folgen, die ich geguckt habe, irgendwie auch so ein Arschloch, der ständig für Unruhe gesorgt hat. Aha. Ja, ja, das muss so ein ganz kaputter sein irgendwie. Sieht auch schon so aus. Ja, und der ist, glaube ich, hier bei TriStar, also bei GSPs, ja, ja. Camp mit dabei, wenn ich mich nicht täusche. Vic Krug, ja. Sieht aus wie Tarek Seferdin, der auch mit dabei. Aleb. Ja, ja, ja. Sehen ja alle gleich aus, diese Araber. Richard Walsh gegen Chris Indisch. Diesen Chris Indisch fand ich sehr gut in seinem Kampf. Den habe ich nämlich gesehen in einer der beiden Folgen, hat der gekämpft. Den fand ich sehr gut. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob er den gewonnen hat oder nicht. Aber den fand ich einfach gut. Also, ja, ob der Kampf gut wird, keine Ahnung. Und Tim Gorman! Da ist er! The Psycho ist wieder da. Tim Gorman gegen Mitch Gagnon. Tim Gorman, das ist der Typ, der bei der Rousey Tate Ultimate Fighter Staffel sich erstmal darüber beschwert hat, dass Misha Tate hier irgendwas sagen will, weil er der Meinung war, die kennt eh keine Sau, also wie soll man die Fresse halten? Und später hat er dann gesagt, okay, pass mal auf, also wir machen Folgendes. Ich kämpfe gegen Brian Caraway und wenn ich Brian Caraway besiege, dann muss seine Alte, sprich Misha Tate, mit mir in die Kiste. Also Tim Gorman scheint ein guter Typ zu sein. Ja. Von daher kann man sich das mal angucken. Aber insgesamt geht es mir hier fast so wie bei der Abu Dhabi Card, vielleicht noch ein bisschen schlimmer, weil es sind relativ viele Fights jetzt im Vergleich zur Abu Dhabi Card. Ja, es sind halt jetzt hier gleich mal 13 Kämpfe. Puh, es ist also ein langes Event und wenn du dann natürlich so ein paar Scheißkämpfe dabei hast, ja, gerade auch irgendwann 10, ne? Ja, ja. Ich hoffe, dass uns diese Card nicht enttäuscht, aber gehypt bin ich nicht unbedingt. Ja. Bisping Kennedy, gar keine Frage. Der Rest, ich werde es mir angucken, aber macht mich jetzt nicht unbedingt richtig geil auf diese Geschichte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ist am Samstag ja schon wieder das nächste Event. So sieht's nämlich aus. Samstag, UFC und Fox. Ja. Schon. Fabrizio Verdum. Fabrizio gegen Travis Brown. Da können wir eigentlich auch mal gleich drauf eingehen. Ist auch ein Kampf, der könnte geil werden. Und zwar, wenn Travis Brown wieder mit seinen unfassbar harten Schlägen, schnell den Kampf zu einem Ende bringen wird. Es könnte aber auch eklig werden, wenn Verdum so ein Jiu-Jitsu-Match, Grappling-Match daraus macht. Mhm. Ich habe deswegen Bock darauf, weil ich wissen will, wer als nächstes gegen Cain Velasquez. So sieht's nämlich aus, ja. Antritt. Ich finde grundsätzlich hier diese UFC und Fox Card, die ist doch wohl geil. Ich scheiß mir in die Hose, Romero ist dabei. Tate, Camouche, geil. Ja, ja, man muss gleich nochmal drüber gucken, was da sonst noch uns alles geboten wird. Aber der Main Event ist wirklich nur aus meiner Sicht deswegen interessant, weil wir danach wissen, wer gegen Cain Velasquez antreten wird. Aber so vom Kampf selber bin ich nicht so gehypt. Es liegt aber mehr an Fabrizio. Also auf den habe ich nicht so Bock. Und ich hoffe auch, dass der verliert. Schwierig zu sagen. Er ist nämlich, finde ich, schon relativ eng, dieser Kampf. Also könnte wirklich spannend werden, aber ich habe irgendwie so meine Befürchtung, dass uns dieser Main-Event missfallen wird. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Co-Main-Event Misha Tate gegen Liz Carmouche macht Sinn. Beide haben gegen Ronda verloren. Misha Tate sollte endlich mal gewinnen, hat jetzt zweimal in Folge verloren. Gut, klar, gegen die wohl zwei besten Frauen zurzeit in der UFC, gegen Kat Zingano und Ronda Rousey. Aber was war denn hier los? Misha, ja, hat jetzt eine Gegnerin, die, denke ich mal, ebenwürdig ist. Ja. Und Liz Carmouche kann wiederum beweisen, dass sie nochmal vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr ein Wörtchen um den Titel mitreden kann. Ja, hat ja verloren bei Fight for the Troops, ne? Gegen wen war das noch? Gegen? Da hat sie gegen Alexis Davis Alexis verloren. Davis, die jetzt gegen Ronda kämpft, ne? Die gegen Ronda Rousey kämpft, absolut richtig. Bei UFC 175, ja. Sowas. Was natürlich großartig ist für UFC 175. Also das ist eine Card, da zieht sie echt einen Schlipper runter. Direkt beim Lesen hier schon wieder ein Stück runtergerutscht. Chris Weidman gegen Lyoto Machida, ja. Der Dragon. Der Dragone. Dann natürlich, gerade erwähnt, Ronda Rousey gegen Alexis Davis. Gut, ich sag gleich mal dazu, dass ich nicht glaube, dass Alexis Davis Ronda Rousey gefährlich werden könnte. Aber wir sehen Ronda wieder. Ja, allein deswegen, genau. Wir sehen Ronda wieder und, das ist immer noch nicht alles, Jael Sonnen gegen Wanderlei Silva. Yippididu. Auch noch mit dabei. Und, das ist auch noch nicht alles, einen Tag später gibt's dann die Ultimate Fighter Finals mit BJ Penn gegen Frankie Edgar. Da dampfen die Handschuhe, sage ich dir. Holy fuck, das wird ein Event, oder das werden Events, muss man ja fast schon sagen, auf die ich mich maßlos freue. Das wird großartig werden. Also das ist wirklich, kann ich fast nicht in Worte fassen, wie geil das wird. Und auch schon der Weg dahin wird uns ja versüßt mit so großartigen Kämpfen wie dem UFC 174 Main Event, Demetrius Johnson gegen Ali Bagatinov. Darauf habe ich Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weiß jetzt nicht, ob das schon Main-Event-Niveau eines Pay-Per-Views hat, aber prinzipiell Mighty Mouse habe ich Bock drauf und Bagatinov mal jetzt im Titelkampf zu sehen, auch darauf habe ich unfassbar Lust. Also das wird toll werden. Kelvin Gastelum wird gegen Nico Musoke antreten in San Antonio am 28.06., eine Woche vor dieser ganzen Chose. Das ist auch großartig. Kelvin Gastelum, der, ich glaube, jetzt auf 11 mittlerweile ja, schon gerankt wird. Zu Recht. Großartig. Und Nico Musoke, natürlich ein Schwede, der uns Europäern wieder so ein bisschen, ja, einfach den Respekt abverlangt, denn der hat großartige Kämpfe gezeigt in der UFC. Seine ersten beiden Kämpfe, zwei waren es doch. Die waren hervorragend, da in Brasilien zuletzt. Und also auf diesen Kampf freue ich mich sehr, muss ich sagen. Kelvin Gastelum wieder mit einem Prüfstein. Allerdings genauso Nico Musoke, der hier mit Sicherheit als wie nennt man die? Außenseiter antreten wird. Genau, so heißen sie. Was ja auch noch für 175 terminiert war bislang. DC gegen Dan Henderson. Mhm. Wenn das dazu kommt, wackelt da erneut das Gebäck. Ja, das aber, definitiv, aber ich glaube, da machen wir uns nichts vor, dass DC da allerkürzesten Prozess machen wird. Ja, naja, das denke ich auch. Und es wird dann wohl jetzt auch überlegt, diesen Kampf schon ein bisschen vorzuziehen auf UFC 173. Ich frage mich, wann sie das entscheiden möchten, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob ich am 24.05. oder am 6.07. oder 5.07. oder wann das ist, kämpfen muss. Also wenn sie das so machen, dann sollte das relativ schnell passieren. Aber prinzipiell sollte es diesen Kampf auch noch bei 175 geben, dann ist das für mich, glaube ich, das größte Event in diesem Jahr, zweifelsohne, wenn nicht sogar in den letzten Jahren. Also das könnte 168 toppen, wenn es da auch noch dazu kommt, zu diesem Kampf. Das sieht schon toll aus. Außerdem wird Mr. The Brain, wie wir ihn nennen, Diego Brandão, ja, auf der Brasilien-Card JDS gegen Miocic auf Brian Ortega treffen. Das ist der Schachspieler, der MMA-Fighter. Diego Brandão? Ja. Ja, ja, klar. Philosoph nennen sie ihn, glaube ich, nur. Der Philosoph. Er hinterfragt einfach alles. Es ist ein toller Mann. Ja, ja, also das sieht schon schön aus. Was diese Woche so an Kämpfen announced wurde, ist schon, also es lässt einen schon mit der Zunge schnalzen. Bleibt man noch ganz kurz bei der UFC und Fox Card. Langsam geht's ja auch Richtung Johnny Bones, ne? Ja, es sind noch 2 Wochen. Clever. 2 Wochen, dann ist es soweit. Und natürlich wieder mit einer großartigen MMA-Radio-Pay-Per-View-Ausgabe, Chris. So sieht's. Ich hoffe, du hast deiner Verwandtschaft Bescheid gesagt, dass da nicht geheiratet wird. Ist nicht meine Verwandtschaft, die heiratet am 31.05. Ja, das ist ja nicht mal mein Bekanntenkreis. Dementsprechend erwarte ich von dir da ein bisschen mehr Einsatz. Bei der Hochzeit? Nein, um diese Hochzeit zu verhindern, meinte ich damit. Donald Cerrone angefangen. Mein Gott, jetzt ist doch mal gut. Ich hatte Donald sie ja schon fast so weit, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Hast du gesagt, nee, dann mach mal ruhig. Genau. Meinst du, ich will dahin zu dieser Scheiße? Ja, mehr als zur UFC nach Berlin offensichtlich. Ja, da leck mich mal am Arsch. Man muss auch manchmal Opfer bringen. Sie hat zu mir gesagt, jetzt bekomme ich ja wirklich also ein schlechtes Gewissen. Ja, dann hättest du gesagt, zu Recht. Nee, da hab ich das doch zu dir gesagt und hast du gesagt, nee, ja, breche mal nicht das Herz. Meine Partnerin oder deine? Du bist doch ein krankes Stück Affen. Scheiße. Donald Cerrone gegen Edson Barboza. Auch das großartiger Kampf am Samstag. Ja. Cerrone, der ja von dieser starken Performance gegen, wie hieß der lockige Vogel dann nochmal? Oh, wie hieß denn der Typ nochmal? Gerhard Polt? Ja, aber der hatte auch noch so einen Spitznamen. Den hat man auch, Adriano Martins hat man den noch genannt, genau. So hat man den noch genannt, Adriano Martins, das war natürlich stark. Und Edson Barboza, da kann ich mich noch dran erinnern, an diesen wirklich verrückten Kampf gegen Danny Castillo. Barboza, der zuerst in der ersten Runde wirklich eigentlich genockout wird, dann zurückkommt und diesen Kampf noch dreht. Großartiger Kampf, ich freue mich riesig. Auf Barboza gegen Cerrone freue ich mich riesig. Ricky? Ja. Übrigens, Gerhard Polt bringt diese Tage einen neuen Kinofilm. Zwar nur im bayerischen Sektor raus, aber er bringt einen neuen Kinofilm raus. Der ist schon draußen. Und Action hieß der. Und Action, richtig. Mit Prashant von Stromberg. Der ist aber schon draußen. Ja, dieser Tage, habe ich ja auch gesagt. Ja, das wusste ich natürlich. Schon 3 Wochen her, dass der ins Kino kam, Chris. Du bist doch ein Geisteskranker. Ja, richtig. Brett Tavares trifft auf Joel. Also ich habe nicht... Den Pfiff Romero. Der sollte sich mal echt eine andere Farbe für die Boxer holen. Ach so, ich dachte schon. Ob da noch was zum Ändern ist, weiß ich gar nicht. Aber Joel Romero, auch hier wieder, ja, kann man abwarten, wie er seinen Weg in der UFC weiter beschreitet. Ja, kann er, interessant. Ja, kann er vor allen Dingen, sag ich mal, ein bisschen zulegen, denn gar keine Frage, in seinem letzten Kampf hat er zwar gewonnen, aber die Performance an sich war nicht so stark und er war eigentlich dabei, diesen Kampf zu verlieren, wenn er sich dann nicht gedacht hätte, jetzt kneife ich mal die Arschbacken zusammen und gebe hier nochmal Gas. Eins von diesen beiden hat er dann aber allerdings ein bisschen vernachlässigt. Nehme ich mal Spannung beim Schließmuskel, jetzt hau ich mal ein bisschen Dollar zu. Ja. So hat er sich angesehen. Er hat wahrscheinlich gedacht, jetzt ist es auch egal. Dann gewinne ich lieber in vollgeschissener Buchse, als dass ich in sauberer Buchse verliere. Das hat er sich gedacht. Trifft auf Brett Tavares, der mir am Arsch vorbeigeht, aber leider Gottes zuletzt keine guten Leistungen. Also die Kämpfe waren nicht unterhaltsam, aber er gewinnt halt einfach immer. Das ist halt das Problem bei Brett Tavares. Man hat gedacht, gegen Larkin verliert er vielleicht. War nicht so. Man hat mit Sicherheit auch gedacht, dass Tom Watson ja zu großer Prüfstein für ihn ist. Auch das war nicht der Fall. Jetzt also geht er gegen Joel Romero aus meiner Sicht als Favorit sogar ins Rennen. Ich muss mal gucken, ob es da schon... Ja, echt jetzt? Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt, das klingt ja jetzt fast so, als ob ich Romero jetzt als absoluten Außenseiter hinstelle. Das nicht, aber Tavares ist für mich der Favorit in diesem Kampf. Allein was die Performance aus den letzten Kämpfen so angeht. Also ich würde sagen, Tavares, ja, auf den würde ich hier tippen. Aber ich hoffe natürlich, dass Romero das Ding gewinnt, ganz klar. Er ist ja eigentlich ein Deutscher. Dann Rafael Dos Anjos. Hat er nicht auch im schwäbischen Raum trainiert? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Sind alle, the big boys are here at home. Rafael Dos Anjos gegen Khabib Nurmagomedov. The Eagle returns 21-0, Homies. Dass 21 das bei den Prelims ist frech. Schwierig, was willst du rausnehmen? Ganz im Ernst? Tavares gegen Romero? Nee. Was dann? Verdum gegen Brown. Das stimmt. Den könnte man eigentlich als Early Prelim machen, dass das schnell vorbei ist. Oder lässt man den einfach draußen auf dem Parkplatz kämpfen so lange. Ja, so Chicago einfach. Street Fight einfach. Ja. Dann wird's interessanter. Aber der Kampf natürlich, Dos Anjos gegen Nurmagomedov ist großartig und hat vielleicht auch so ein kleine, oder könnte Auswirkungen haben auf diese komplette Division. Super Kampf, auf jeden Fall. Da brauchen wir gar nicht drüber reden lange. Thiago Alves trifft auf Seth Bezinski. Und dann Jorge Masvidal auf Pat Healy. Ja, darauf haben wir natürlich auch Lust. Masvidal gegen Healy, das könnte ein richtiger Brawl werden. Darauf freue ich mich schon. Dieser Kampf unterhält mich ja schon beim Lesen, kann man fast schon sagen. Esteban Payan gegen Alex White. Payan haben wir auch mal neulich gesehen. Keine Ahnung, was wir da erwarten können. Caio Magalhães gegen Luke Sarich. Magalhães ist uns auch ein Begriff. wird man sich mit Sicherheit auch gerne angucken. Jordan Mean kehrt endlich wieder zurück, trifft auf Hernani Perpetuo. Wetten zu diesem Sachrich, sagen sie Zachrich? Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht heißt es sogar so. Wie man auch will. Man kann es so und so sagen, glaube ich. Oh, Dustin Ortiz hat schon einen Kampf wieder bekommen. Der sollte ja jetzt eigentlich in Abu Dhabi kämpfen, bekommt jetzt aber einen Kampf auf dieser UFC on Fox Card gegen Ray Borg. Dustin Ortiz hat mir zuletzt auch sehr gut gefallen. Freue ich mich also drauf. Mirsad Bigtic gegen Chas Skelly. Okay. Und Derek Lewis gegen Jack May. Sage ich dazu. Also das ist wirklich insgesamt mit Sicherheit ein interessantes Event. Das hier ist ja, also die E-Mails, die flattern mir ja heute zu. Das gibt's ja überhaupt nicht. Wie heißen die? Die E-Mails. Ach so. Wieso? Wie sagst du denn dazu? Nee, da hab's gerade nur anders verstanden. Ja, schön, dass du da wenigstens aufgepasst hast. Sonst hast du nie Einwände. Aber wenn ich mal zufälligerweise mich verspreche, bei einer 1-Stunden-Sendung habe ich eine Netto-Gesprächszeit von 75 Minuten, kann man sagen. Und einmal mache ich, also ich mache ja sonst wirklich nie einen grammatikalischen Fehler. Das wieder so aus. Und einmal passiert mir das. Ein einziges Mal. Das ist heute meine 624. Radiosendung mit dir zusammen. Und ein einziges Mal verspreche ich mich versehentlich. Ein einziges Mal. Und sofort wird die ganze Zeit darauf rumgeritten. Das ist despektierlich, ungehörig, ungezogen und gehört, ja, verboten. Ja, dafür hast du ja bei diesem Catch-Event nicht geredet. Bei welchem Catch-Event habe ich nicht geredet? Naja, da... Ich stehe gerade auf der Leitung. Hast du doch zu mir gesagt, bist du wieder völlig im Fieber. Ja, und so ergänzen wir uns dann wieder. Ja. Keine Ahnung, von was er spricht. Was gibt's denn sonst noch Neues? Gibt's noch was wir erwähnen müssten? Ja, es gab jetzt halt Nick Diaz und Nate Diaz News. Die sind so ausführlich. Ich überlege gerade, wie ich das zusammenfassen könnte, weil an und für sich ist es interessant gewesen. Nate Diaz hat sich so ein bisschen beschwert darüber, dass er zu wenig Geld bekommt. Mal wieder. Und dass er ja gerne kämpfen würde, aber eben nicht für so wenig Geld. Ja, seine Idee war jetzt, die können mich einfach gehen lassen oder sie lassen mich kämpfen, aber dann will er auch mehr Geld dafür. Und er sagt auch, die UFC weiß ja schließlich, dass ich Kohle brauche. und er denkt jetzt, ja, die setzen mich jetzt auf so eine Art Warteliste, um mir praktisch dann sozusagen Feuer unter den Hintern zu machen. Habe ich mir gedacht, okay, könnte vielleicht sein, dass er noch, er war ja auch bei Ultimate Fighter und da gibt's ja diese Contracts, die nicht so gewinnbringend sind. Ja. So. Und ich weiß nicht, wie schnell man sich von so einem Vertrag dann zu so einem richtig geilen Vertrag hocharbeiten kann. Jetzt wurde aber bekannt, dass Nate Diaz $60,000 Showmoney bekommt und $60,000 Winbonus, sprich insgesamt $120,000 verdient pro Kampf. Und da sagt Dana White zu Recht, wenn dieser Typ dreimal im Jahr kämpft, dann ist das eine Menge Kohle. Und Dana sagt, es wird Zeit, dass er sich mal wieder um seine Arbeit kümmert und nicht so eine Scheiße labert. Und das finde ich ist, also kann ich eigentlich nur unterstreichen. Ja. Und er hat aber weiterhin darauf rumgeritten, ja, also Nate Diaz, entweder die bezahlen mich jetzt hier ordentlich, ja, oder die lassen mich gehen. Das ist im Endeffekt seine Kernaussage. Er ist der größte Draw im Lightweight, hat er gesagt. Ja, ist er halt auch einfach. Und er meint dann so, wenn er das jetzt hier nur wegen dem Fame machen würde und nicht wegen der Kohle, dann hätte er schon vor 7 Jahren aufgehört. Vor 7 Jahren schon? Hätte er schon aufgehört direkt, ja. Ja. Dana bringt es im Endeffekt auf den Punkt. Wir brauchen gar keine eigene Meinung. Wir können uns Dana White anschließen. Denn er sagt, es gibt Leute, die machen es richtig und es gibt Leute, die machen es falsch. Und Nate ist ein Paradebeispiel dafür, wie man es falsch macht. Und er sagt auch, Nate hatte doch seine Chancen. Er hat doch seine Chancen bekommen. Er hat den Titelkampf gegen Benson Henderson gehabt. Ja. Da hat er keine Chance gehabt gegen Benson Henderson. Er wurde gefinisht von Josh Thompson, wo er wieder die Möglichkeit hatte, im Titelgeschehen mit einzugreifen. Also wo ist sein Problem? Hätte er die Möglichkeiten genutzt, sagt Dana White, hätte er jetzt Bieber Money gemacht. Bieber Money. Bieber Money? Ja, Justin Bieber Money. Ach so. Ja, das ist natürlich bei uns noch nicht angekommen. Hier wäre es Helene Fischer Money. Ja, Fischer Money. Fischermann hätte er hier gemacht. Das ist so. Muss man so sagen. Du hast recht. So sagen. Und er sagt auch, von mir aus können beide Diaz-Brüder weiter ewig Kämpfe ablehnen und rummäkeln, ist ihm scheißegal. Dann verdienen sie halt keine Kohle. Ja. Er weiß zwar nicht, wie das alles funktionieren soll, also Dana White, wie sie dann ihre Rechnungen bezahlen wollen, ihre Steuern, aber es ist ihre Entscheidung. Er macht sich ja letzten Endes kein Buckel mehr krumm für die Vögel. Ich kann das verstehen, dass Dana White irgendwann mal die Schnauze voll hat von so einem Scheißgelaber. Ich meine, klar, ist das, was die Jungs verdienen, oft, ja, steht in keiner es ist so abartig. Also wirklich, deine Rülpse sind das Ekelhafteste, was es gibt auf der Welt. Ich habe mir neulich ein Foto angeguckt vom frischen Säuglingskot. Das war nicht so ekelhaft wie deine Rülpse, Chris. Kannst du die denn bitte nicht bei 4-Ecken-2-11er immer machen? Da ist es ja deine Hörerschaft gewohnt, dass du den ständig ins Ohr rülpst. Reiß dich ja morgen zusammen beim Leitmedium, da gibt's kein Gerülpse, du. Was ja die ganzen Podcast-Zuhörer nicht wissen, ich schneide ja die meisten Rülpser raus. Aber bei dieser wirklich inflationären Art von Rülpsern bleibt mir dann manchmal doch einer irgendwie hängen. Und die sind dann halt immer drinne. Und bei 4-Ecken-2-11er ist es noch viel schlimmer, aber da schneidet er auch schon das meiste raus. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich, hast du mir erst wieder gesagt, dass du wieder 26 Rülpser in der Anmoderation rausgeschnitten hast. Das ist der sachlichste und profundeste Podcast der Welt. Das stimmt. Da wird nicht gerülpst. Das ist eine Legende. Wenn morgen die Frieda wieder einen losrülpsen. Wenn überhaupt, dann wird da einer reingeschnitten vom Janusz, oder wie der hieß. Was? So. Nick Diaz. Wer ist denn der hat sich auch noch zu Wort gemeldet. Und zwar, was erstmal interessant war, Dana White hat Nick Diaz mal wieder einen Kampf angeboten. Und zwar einen Kampf gegen Hector Lombard. Ja. Und Nick zeigte wohl zunächst auch Interesse, sagte Dana jedenfalls, hat sich aber dann einfach nicht mehr gemeldet. Er hat also praktisch gesagt, ja, klingt interessant, aber hat sich danach nicht mehr gemeldet. Super. Und Nick hat sich aber dann sehr wohl bei der Presse gemeldet, was wiederum sehr selten ist. Nick Diaz gibt eigentlich selten Interviews, hat er aber gemacht, also ausführliche Interviews und vor allen Dingen auch Interviews, mit deren Antworten man dann irgendwie was anfangen kann, also eine Essenz, die man letzten Endes daraus ziehen kann. Das sind doch die seltensten Interviews von Nick Diaz. Und er sagt, um mal eins klarzustellen, ich habe immer gesagt, wenn überhaupt, dann kämpfe ich gegen Johnny Hendricks und sonst gegen gar niemanden. Und er hat zu denen lediglich gesagt, wenn ich gegen Hector kämpfe, wie viel Kohle kriege ich dafür? So. Und unter $500,000, sagt er, kämpft er nicht mehr. $500,000? Nick Diaz hat gesagt, unter $500,000 kämpft er nicht mehr gegen solche Typen. So klar, das ist ja Nick Diaz. Also, ich bitte dich. Ja. Und er sagt auch, ich habe aufgehört mit MMA. Ja, dann ist doch gut, official die nerven die beiden. Retired. Er ist official retired, hat er gesagt. Wenn die UFC will, dass ich kämpfe, dann nur für eine Menge Kohle oder einen Titelkampf. Eins von beiden. Die Fans und die UFC wollen, dass ich kämpfe, also müssen wir einen Deal finden, damit ich Lust aufs Kämpfen bekomme. Hat er gesagt. Also, und 500.000, ich glaube, da kann ich auch meine Oma letzten Endes fast noch motivieren, da mal gegen irgend so einen Kämpfer in den Oktagon zu steigen. Ja, also er sagt halt, er wird halt keinen Schritt mehr zurück machen. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was Nick Diaz bekommt, aber 500.000 werden es nicht sein. Und was ich interessant fand, ist eigentlich, dass er gesagt hat, er steht überhaupt nicht aufs Kämpfen. Ja, er hat es noch nie gemocht zu kämpfen. Er wollte nie kämpfen, sagt er. Und er sagt auch so, nach Siegen tut ihm meistens der ganze Körper mehr weh, als wenn er einen Kampf verloren hat oder so. Also er hat einfach keinen Bock zu kämpfen. Dann soll er es doch lassen. Ich mag die beiden nicht mehr hören. Du bist nur müde und willst ins Bett. Ich will nicht, ich sollen die doch also in den Arsch gehen. Nee, das glaube ich dir nicht, weil du bist ja wie ein Fähnchen im Wind. Beim letzten Mal hast du noch gesagt, dass du das toll findest, dass die da so eine Show machen. Und dass die wichtig sind für die UFC und halt eben auch für die Show. Und jetzt sagst du, du willst die nicht mehr sehen. Ja, aber es geht ja, es tut sich ja nichts. Ja doch, es gab ja jetzt endlich mal eine Äußerung von Nick Diaz zu dieser ganzen Geschichte. Bislang gab es immer die Aussage Dana White, hier, das und das, ich gebe ihm diesen Kampf und er sagt, er hat keinen Bock drauf. Jetzt bringt er ja mal so ein bisschen Licht ins Dunkel. Das finde ich ja schon interessant, dass er sagt, nee, Leute, ich habe einfach keinen Bock eigentlich hier in den Oktagon zu steigen. Ich muss nicht beim Walmart arbeiten gehen. Ja, ich habe genügend Geld für ein kleines Häuschen und komme so ganz gut über die Runden. Und wenn ihr wollt, dass ich kämpfe, wenn die UFC will, dass ich kämpfe, dann möchte ich halt einfach einen fucking Titelkampf oder ordentlich Asche dafür haben. Weil prinzipiell habe ich keinen Bock auf die Scheiße. Sagt er ja ganz klar. Er sagt auch, die Popularität geht ihm auf den Sack. Sagt er. Egal, wo er hingeht, der wird von Leuten einfach so angehalten. Geht ihm auf den Sack. Ja. Sagt er, wenn ich mal zufällig jemanden anschaue, der latscht ja gleich auf mich zu und sagt, hey, du bist ja Nick Diaz. Und dann stehe ich da und muss stundenlang Autogramme schreiben. Geht ihm auf den Sack. Kann man das denn nicht irgendwie verstehen? Im Sandkasten, hat er gesagt. Hat er von einem kleinen Mexikaner auf die Fresse bekommen. Seitdem hasst er kämpfen. So ist er. Nick Diaz. Wie alt war er denn da? Auch schon Ende, Anfang 30? Das ist die Frage, wann das war. Und wenn es sich lohnt, bei jemandem nachzufragen, dann bei Nick Diaz. Absolut. Wenn den fragst du ja, Nick, wann war denn das? Ja, weiß nicht, vor anderthalb Jahren? Wenn er das dann sagt, ja. Es würde niemanden verwundern, letzten Endes. Nee. Ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam mal zum Ende. Es gibt zwar noch das eine oder andere, aber du bist ja so, du pennst ja fast hier, fällst ja vom Hocker fast schon. Das ist ja, du bist ja überhaupt nicht mehr zu motivieren, hier, sag mal, abzugehen wie so ein Schnitzel. Interessiert dich wenigstens, wie Ronda über Gina Carano gesprochen hat? Ronda interessiert mich alles. Ja, die hat nämlich gesagt, es würde für Gina Sinn machen, gegen mich jetzt zu kämpfen. Wenn sie nämlich, bevor sie gegen Ronda kämpft, nochmal einen anderen Kampf mit einschiebt, den aber verliert, dann ist ja dieser ganze Superfight dahin, sagt sie. Und Dana hat sofort gesagt, ich will diesen Kampf. Ich möchte Ronda gegen Gina. Zwei Tage später hat er dann bekannt gegeben, dass Ronda auf Alexis Davis trifft. Ja. Was dann? Aber Gina Carano? Ja. Ist doch gar nicht bei der UFC. Ja, sie ist schon bei der UFC, weil sie ja ihren Strikeforce-Vertrag noch hatte. Ja, sie hatte dann noch 3 Kämpfe und die UFC hat ja Strikeforce gekauft und auch die Verträge. Sprich, sie darf jetzt nicht irgendwo anders kämpfen. Ja, also wenn sie natürlich gar nicht kämpft, dann kämpft sie halt gar nicht. Aber sie dürfte jetzt nicht zu Bellator gehen. Oder ja, aber warum tritt die nicht an gegen irgendwen? Nur, weil die halt einfach Hollywood macht. Das ist halt jetzt gerade mehr ihr Ding. Aber sie hat ja in diesem komischen Fernsehinterview gesagt, dass sie prinzipiell schon Bock hat, wieder in den Oktagon zu steigen. Und wenn sie jemals wieder zurückkehren würde, dann wohl jetzt. Ist halt jetzt die Frage. Ja, klar, weil es jetzt den ersten großen weiblichen Star gibt. Ja, und die Frage ist, inwiefern könnte es jetzt trotzdem noch zu einer Rückkehr von Gina Carano kommen und würde sie dann vielleicht wirklich auf Ronda Rousey treffen, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres oder so. Ich meine, mittlerweile gebe ich auf die Gerüchte wirklich gar nichts mehr, weil es macht halt keinen Leidig. Sinn, dass Ronda und Dana irgendwie am Sonntag oder wann das war, oder auf jeden Fall vor ein paar Tagen sagen, ja, das wäre großartig, wir wollen diesen Kampf. Und einen Tag später sagen sie, ja, also hier, Alexis Davis ist der Gegner für Ronda Rousey. Da kannst du mir doch sagen, was du willst. Als sie das gesagt haben, wussten sie doch schon ganz genau, was da abgeht. Ja. Also, das finde ich dann immer so ein bisschen scheinheilig. Das geht mir einfach, das ist mir zu blöde. Mhm. Also, wenn es jetzt eine Woche oder zwei später gewesen wäre, aber das ist mir jetzt echt irgendwie zu blöde. Also. Aber ich glaube, dass Ronda nicht mehr nicht allzu lange noch bei der UFC ist. Ich glaube, die ist im Showbiz besser aufgehoben. Ich denke schon. Ich denke, die bleibt bei der UFC jetzt, sag ich mal. Also ich kann nicht sagen, wie lange, aber ich denke, wir werden die mindestens noch bis Ende 2015 sehen. Gut, klar, wenn sie mal verliert, dann kann es ganz schnell gehen. Aber solange sie den Titel hat, ich weiß nicht, wie lange ihr Vertrag mit der UFC ist, aber ich sag mal so, im Endeffekt ist es für sie leicht verdientes Geld. Sie hat ja überhaupt keine Competition. Nee, natürlich. Und ist der größte Star. Also eigentlich wäre sie blöde, wenn sie das sausen lässt. Und aber ich glaube, mit Filmen verdient sie noch mehr Kohle. Ja, absolut. Also das könnte schon stimmen. Aber ich denke mal, wenn sie in diesem Action-Sektor bleibt, das ist sehr schnelllebig. Also welche großen weiblichen Action-Stars halten sich denn da lange? Da kannst du aber, wenn überhaupt, an einer Hand abzählen. Ja. Deswegen ist, ja, warten wir mal ab, wie sie es entwickelt. Ich announce mal hiermit, bis Ende 2015 werden wir Ronda Rousey noch in der UFC mindestens sehen. Vielleicht noch darüber hinaus. Auch ein Thema, was mir immer wieder am Herzen liegt und Chris, dir nicht. Ja. Das sind das die Doping-Geschichten. Da hat sich Lorenzo Fertitta zu Wort gemeldet und was sehr Interessantes gesagt. Er sagt nämlich, dass die Doping-Tests in Zukunft zur Standardprozedur werden sollen. So, das habe ich doch schon ewig erzählt. So, das wollen sie jetzt. Oh, guck mal. Hat's bei uns beide gleichzeitig geklingelt, wa? Ja, im Oberstübchen. Er sagt halt auch, Geld wird keine Ausrede mehr sein. Die UFC wird sich darum kümmern, dass alle ihre Tests machen können, ohne dafür sich in Umkosten zu stürzen. Und er möchte halt, dass das Ganze wirklich bis in die Tiefe runtergeht, bis in die untersten Kampfebenen, sage ich jetzt mal. Und er sagt halt auch, wir testen die Leute nicht. Wir sorgen nur dafür, dass alles bezahlt wird. Ja. So. Und also sie mischen sich da offiziell nicht ein. Sie werden nichts von diesem Ergebnis, wenn ich das richtig verstanden habe, mitbekommen, sondern die Ergebnisse der Tests werden den Kämpfern zugeschickt. Ja. Die können natürlich damit machen, was sie wollen. Und wenn die Tests positiv sind, dann wird natürlich die Commission dementsprechend entscheiden müssen. Also ob ein Kampf abgesagt werden muss oder nicht. Aber die UFC wird angeblich vorher nicht in Kenntnis gesetzt. Das sind ja die richtigen Ansätze, sage ich jetzt mal. Also das, da kann man ja festhalten. Er sagt auch nochmal zum Thema GSP. Man hätte sich wohl mit ihm an einen Tisch gesetzt und alles geklärt. Und die Änderungen, die es da jetzt gibt, seien wohl auch in GSPs Sinne. Und man hat so ein bisschen wieder die Wogen geklettet, möchte ich fast schon sagen. Und ja, Dana hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet und hat gesagt, bislang haben wir es immer so gemacht, dass Titelkämpfe immer getestet wurden und ansonsten der Rest der Card war so random testing. Absurd. So. Und das wird es in Zukunft nicht mehr geben. In Zukunft werden alle getestet, die auf einer... Sag mal, furzt du da immer oder was ist das für ein Geräusch? Na, jetzt ist dein Dickdarm, glaube ich, geplatzt. In Zukunft werden alle getestet auf der Card. Und das ist eigentlich, das ist das Einzigste, was du machen kannst, um es richtig durchzuziehen. Sind wir uns, denke ich, mal einig. Das sagt man doch schon seit Monaten. Das ist doch nur, was wir schon seit Monaten gesagt haben. Ja. Offensichtlich hat Lorenzo Fertitta jetzt erst die Folge gehört, wo wir darüber gesprochen haben, Chris. Da kann ich jetzt aber auch nichts dafür. Kein Grund, jetzt hier übermütig zu werden, nur weil wir mal mit Carly Baker getwittert haben. Das kann ja echt nicht wahr sein. Reiß dich doch mal am Zippel jetzt, Junge. Du hast ja wohl noch die letzten Minuten ja überbrücken können. Wie steht's denn eigentlich im DFB-Pokal? 2-0. Für wen denn? Dortmund. Gab auch schon ein Tornado auf dem Spielfeld. Ja, wirklich. Echt? Da war so Flatter. Lametta lag auf dem Spielfeld. Und da gab's einen kleinen Laubwirbelsturm. Da, aber aus Dimitris Lametta. Johnson hat da eine Trainingssession veranstaltet. Das war das, was da passiert ist. Ja, also ansonsten habe ich jetzt nichts mehr zu vermelden. Jedenfalls nichts, was deinen Lachflash irgendwie noch retten könnte. Chris, es war mir dennoch ein Vergnügen, hier mit dir heute diese kleine Ausgabe aufzunehmen. Und ich freue mich, wenn du so viel Spaß hast bei so einer Sendung. Ja, und dementsprechend habe ich eigentlich fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Du vielleicht noch was? Ja gut, Chris, Rollladenkasten. Tschüss. Ein Rollladenkasten, Chris. Hast du dich jetzt beruhigt? Ja, hab ich. Was war denn da los? Aber du bist ja völlig hysterisch. Das hat da keinen Wert mehr. Tu doch jetzt mal aufhören mit diesem veganen, vegetarischen Hühnchen-Zeug. Schon seit Minute ein. Aber du kannst doch nicht die ganze Zeit vegan und vegetarisch Hühnchen-Diäten machen und dann so aus der Fassung geraten, Chris. Stell dir das mal vor, das wäre dir in einer Live-Situation mit Carly Baker passiert. Ja, wäre mir nicht passiert. Der eine scheißt die ganze Zeit im Podcast ins Mikrofon, der andere rülpst sich da in den Rachenwund und bricht dann in tierisches Gelächter aus, wenn er was über Dopingtests hört. Ich meine, was sollen denn die Leute da draußen von uns denken? Wir sind noch live on air, du kannst dich kurz entschuldigen. Ja. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, nochmal sich an die Hörer zu wenden und zu sagen, es tut mir leid, kommt nicht mehr vor. Das tut mir leid, aber ob es noch nicht mal vor. Na gut, dann gehe ich jetzt off-air. Mit dem Off-Air-Signal, okay? Mhm.